kleine Jane gerade 18 war, führte sie der Jim in die Dancing Bar. Doch am nächsten Tag fragte die Mama: Kind, warum warst du erst heute Morgen da? Schuld war nur der Bossa Nova, was kann ich dafür? Schuld war nur der Bossa Nova, bitte glaube mir. Denn wenn eine Bossa Nova tanzen kann, dann fängt für mich die große Liebe an. Schuld war nur der Bossa Nova, der war schuld daran. Was der Mond entscheinen, schuld daran. Doch die kleine Jane blieb nicht immer klein. Erst bekam sie Jim, dann ein Töchterlein und die Tochter fragte: